Erster singt Lieder für Gott. Er ist sehr gut. Es ist schön, ihn zu loben. Zweiter, Gott baut Jerusalem wieder auf. Er bringt die Menschen von Israel nach Hause. Dritter, er hilft den Menschen mit traurigen Herzen. Er macht ihre Wunden gesund. Vierter, er zählt alle Sterne am Himmel. Er kennt alle ihre Namen. Fünfter, unser Herr ist sehr groß. Er hat viel Kraft. Er weiß alles. Sechster, Gott hilft den armen Menschen. Er schickt die bösen Menschen weg. Siebter, singt Lieder für Gott. Sagt Danke. Spielt Musik für unseren Gott. Achter, er macht Wolken am Himmel. Er gibt der Erde Regen. Er lässt Gras wachsen. Neunter, er gibt den Tieren ihr Futter. Er gibt den jungen Vögeln zu essen. Zehnter, Gott mag keine starken Pferde. Er mag keine starken Soldaten. Elfter, Gott liebt Menschen, die ihn ehren. Er liebt Menschen, die auf ihn warten. Zwölfter, Jerusalem, lobe deinen Gott. Zion, singe Lieder für ihn. Dreizehnter, er macht die Tore deiner Stadt sicher. Er schenkt deinen Kindern Gutes. Vierzehnter, er macht Frieden an deinen Grenzen. Er gibt dir das beste Brot. Fünfzehnter, Gott gibt der Erde Befehle. Sein Wort kommt sehr schnell an. Sechzehnter, er macht weißen Schnee wie Wolle. Er macht Frost auf dem Boden. Siebzehnter, er wirft Eis wie kleine Stücke. Es ist sehr kalt. Niemand hält das aus. Achtzehnter, er spricht ein Wort und das Eis schmilzt. Der Wind weht und Wasser fließt. Neunzehnter, er sagt Jakob seine Worte. Er gibt Israel seine Regeln. Zwanzigster, er macht das für kein anderes Volk. Nur sie kennen seine Regeln. Lobt Gott.